Ich lese inshallah erstmal von Surat Maryam ab Aya Nummer 16. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله der Erhabene sagt, was sinngemäß heißt. Und gedenke im Buch Marias, als sie sich von ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog. Sie nahm sich einen Vorhang vor ihnen, da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr als wohlgestaltetes menschliches Wesen dar. Sie sagte: Ich suche beim Allerbarmer Schutz vor dir, wenn du gottesfürchtig bist. Er sagte: Ich bin nur der Gesandte deines Herrn, um dir einen lauteren Jungen zu schenken. Sie sagte: Wie soll mir ein Junge gegeben werden, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat und ich keine Hure bin? Er sagte: So wird es sein. Dein Herr sagt: Das ist mir ein leichtes, und damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen und zu einer Barmherzigkeit von uns machen. Und es ist eine beschlossene Angelegenheit. So empfing sie ihn und zog sich mit ihm zu einem fernen Ort zurück. Die Wehen ließen sie zum Palmenstamm gehen. Sie sagte: Oh, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar in Vergessenheit geraten. Da rief er ihr von unten her zu: Sei nicht traurig, dein Herr hat ja unter dir ein Bächlein geschaffen. Und schüttele zu dir den Palmenstamm, so lässt er frische, reife Datteln auf dich herabfallen. So iss und trink und sei frohen Mutes. Und wenn du nun jemanden von den Menschen sehen solltest, dann sag: Ich habe dem Allerbarmer Fasten gelobt, so werde ich heute mit keinem Menschenwesen sprechen. Dann kam sie mit ihm zu ihrem Volk, ihn mit sich tragend, also mit dem Säugling. Sie sagten: O Maria, du hast da ja etwas Unerhörtes begangen. O Schwester Haruns, dein Vater war doch kein sündiger Mann, noch war deine Mutter eine Hure. Da zeigte sie auf ihn. Sie sagten: Wie können wir mit jemandem sprechen, der noch ein Kind in der Wiege ist? Er sagte, Jesus, er sagte, ich bin wahrlich Allahs Diener. Er hat mir die Schrift gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und gesegnet hat er mich gemacht, wo immer ich bin. Und angeordnet hat er mir, das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten, solange ich lebe, und gütig gegen meine Mutter zu sein. Und er hat mich weder gewalttätig noch unglücklich gemacht. Und der Friede sei auf mir am Tag, da ich geboren wurde, und am Tag, da ich sterbe, und am Tag, da ich wieder zum Leben auferweckt werde. Das ist Jesus, der Sohn Marias. Es ist das Wort der Wahrheit, woran sie zweifeln Es steht Allah nicht an, sich ein Kind zu nehmen. Preis sei ihm. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er dazu nur sei. Und so ist es. Jesus sagte, und gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr. So dient ihm. Das ist ein gerader Weg. Doch die Gruppierungen wurden uneinig untereinander. Dann wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor dem Erleben eines gewaltigen Tages. Wie vorzüglich werden sie hören und sehen am Tag, da sie zu uns kommen werden. Aber die Ungerechten befinden sich heute in einem deutlichen Irrtum. Warne sie vor dem Tag der grammvollen Reue, wenn die Angelegenheit entschieden sein wird, während sie all dessen unachtsam sind und während sie noch nicht glauben. Gewiss, wir sind es, die wir die Erde und all die, die auf ihr sind, erben werden. Und zu uns werden sie zurückgebracht. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich grüße euch zu unserem heutigen Vortrag und wir sagen, die Karawane der Milde läuft weiter und fährt weiter und wir fahren mit der Karawane. Heute steigen wir in einen anderen Waggon. Der Waggon heißt die Milde in der Da'wa-Bereich. Die Milde und die Gütigkeit eines Moslems, wenn er anderen Menschen zum Weg Allahs aufruft. Nicht jeder ist in der Lage, Da'wa auszuüben. Nicht jeder, der gerade etwas gelernt hat, geht und spricht mit den Menschen, dass sie zu Allah und zu seinem Weg zurückkehren. Ad-Dawa und Ad-Da'iya, guckt mal, damit ihr auch die Worte speichert, es gibt Da'wa, das ist Aufruf zu Allah oder Einladung zu Allah. Und Ad-Da'iya, jemand, der sowas tut, der in Da'wa tätig ist. Wir nennen ihn Da'iya und Plural davon ist Du'at. Du'at, möge Allah uns alle Du'at machen. Ad-Da'wa oder Ad-Da'iya muss viele Bedingungen erfüllen, damit er in der Lage ist, eine richtige, saubere Da'wa durchzuführen, ohne kaputt zu machen und ohne dadurch Mist zu bauen. Also, erste Bedingung, Wissen. Wie kannst du mit jemandem reden? Wie kannst du jemanden zu Allah aufrufen oder zu irgendetwas, wenn du nichts davon Wissen hast und besitzt? Ja? Gar nichts. Deswegen musst du erstmal Wissen haben. Und was für ein Wissen? Nicht irgendein Wissen. Ein authentisches Wissen. Von authentischen Quellen. Sonst machst du kaputt. Jede Sache, die du gehört hast, das heißt auch Wissen. Aber manchmal ist das nicht authentisch. Und dann schmeißt du das von deinem Mund. Oh, es war mal so, sag ich mal, und dann beginnt er, was Außergewöhnliches zu erzählen, um den anderen vielleicht zu einer Sache zu ziehen. Und er weiß nicht, dass so eine Art falsch ist. Deswegen damals gab es in der Zeit von unseren Vorfahren Al-Qassasun. Wir sind Al-Qassasun, die Geschichtenerzähler. Sie hatten schönen Mund, schöne Zunge. Sie können zaubern, sie haben schöne Rede, schöne arabische Sprache. Und wenn sie etwas beschreiben, dann fliegst du und schwimmst du in ein Meer, wo du sagst, oh, wie schön, ihre Weisheiten. Aber sie hatten kein authentisches Wissen, wie Shu'ara, wie die Dichter. Die Dichter sind die größten Lügner, weil er muss lügen. Einer hat gesagt, ich musste Gedicht verlassen. Gedicht ohne Lüge geht nicht. auch in der arabischen Sprache, eine ausgezeichnete Gedicht in einem hohen Niveau, da musst du lügen. Zumindest beim Beschreiben. Wenn du etwas beschreiben willst, dann musst du lügen, damit der andere fasziniert wird. Und deswegen hat er gesagt, nein, mein Gedicht werde ich in einen anderen Seid, oder wie heißt er? Hassan ibn Thabit. Er war doch der Dichter von wem? Von dem Propheten selber. Wenn die Araber in Mekka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Gedicht beschimpfen, er sagt zu Hassan, erwidere. Und dann backt er ihnen einen schönen Kuchen und dann sagt er, hier, richtige Raketen, aber Gedicht. Und diese Raketen damals bei den Arabern schlimmer als Nuklearraketen. Ja, Gedicht, das bleibt ewig. Schlimm. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie die Sprache damals war, dass das auch wie Krieg war. Er sagt ihm, ja Hassan, ja Allah, gib ihnen was. Hassan, alle haben gemerkt, jetzt die Arabisch-Wissenschaftler haben gemerkt, sein Gedicht vor dem Islam ist viel besser als sein Gedicht, was heißt viel besser? Viel faszinierter als sein Gesicht nach dem Islam. Als er gefragt wurde, was ist mit dir los, ja Hassan? Dein Gedicht ist nicht mehr so. Er sagt, ja, damals könnten wir lügen, jetzt können wir nicht mehr lügen. Also was uns interessiert, authentisches Wissen, nicht wie diese Geschichtenerzähler, die erzählen den Geschichten und so, damit sie den Leuten faszinieren und überzeugen, aber in falschen Methoden. Also, eins, Wissen. Zweitens, Al-Hikmah, die Weisheit. Weisheit. Gute Weise und Methoden. Was heißt Weisheit? Die Ulama sagen, Al-Hikmah, wad'u shay'il munasib fi al-makan al-munasib fi al-waqt al-munasib. Die Definition von Hikma, dass du eine günstige Sache in dem günstigen Ort in der günstigen Zeit unternimmst. Das heißt, du musst alles versuchen, das Beste davon rauszubringen. Das ist die Weisheit. Wann kann ich mit diesem Mann sprechen? Wenn er nervös ist, hört er dich nicht. Wenn er zornig ist, hört er dich nicht. Wenn er froh ist, ja, warum nicht? Also, Al-Hikmah. Al-Hikmah ist eine Kunst. Und nicht jeder hat Al-Hikmah. Wer gibt Al-Hikmah? Der über den Thron ist. Allah subhanahu wa ta'ala. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Er weist die Weisheit, dem er will. Und derjenige, der die Weisheit von ihm bekommt, sagt Allah, der hat alle Khair, das Beste zusammen bei sich. Wenn du Hikmah hast, dann hast du, mashallah, vieles. فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Dann hast du viel Gutes. Hikmah. Drittens, du brauchst nicht nur Wissen und Hikmah. Allah Ta'ala sagt im Koran, أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Ruf zu Allah auf mit Hikmah, mit Weisheit und mit bester Ermahnung und spreche mit ihnen beste Art und Weise. Deswegen sagen die Ulama, nach Wissen und Hikmah kommt dann Akhlaq, As-Sabr, Geduld. Du kannst Hikma haben und du kannst Wissen haben, aber du hast keine Geduld. Ein Tag, zwei Tage sagst du, weißt du was? Lass mich bitte in Ruhe, geh mal weg. Dann gehst du. Willst du nicht, tschüss. Du hast keine Geduld. Ha? Ein Monat, zwei Monate sagst du nicht mehr. Hallo, hallo. Dieser Weg ist schwer. Der Weg der Propheten. Nuh a.s. hat 950 Jahre zu Allah aufgerufen. Wie viele waren am Ende mit ihm? Die Ulama mit Meinungsverschiedenheit, 35 Anhänger. Nicht mal über 100, hundertprozentig, nicht über 100. 950 Jahren, qala Rabbi, inni da'autu qawmi leylan wa nahara, wa lam yazidhum du'a'iya, illa firara. Oh mein Herr, ich habe mein Volk tagsüber und in der Nacht zu dir aufgerufen. Und mein Aufruf zu ihnen hat sie immer von mir entfernt. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا وأصروا واستكبروا استكبارا. Er sagt, und immer wenn ich sie aufrufe, dann machen sie ihre Finger in den Ohren und dann machen sie ihre Gewänder und ihre Kleidung auf dem Gesicht, dass sie mich nicht sehen, nicht hören. Und dann sind sie überheblich und hochmütig und kehren sich ab. Bitte, bitte, ja Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen nichts. Er ruft weiter auf. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, ah, du musst das Schiff bauen, jetzt geht es los. Innahu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman. Keiner wird mehr glauben, als außer diejenigen, die jetzt mit dir sind. Ha? Fala tabta'is bima kanu yasna'un. Sei nicht traurig darüber. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Volk in Mekka haben ihn bekämpft. Sie haben ihn vertrieben. In Taif haben sie ihn geschlagen. Und in Uhud, in Schlacht von Uhud, wallahi, das haben wir in Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt. Er wurde geschlagen. Kennt ihr den Helm, was ein Kämpfer macht? Das ist aus Zink oder aus einem Material wie Eisen. Hatte Muhammad sallallahu alaihi wasallam um sein Gesicht. Ha? Ha? Bronze oder Zink oder weiß ich nicht was für ein Material. Also die machen das als Schutz. Und der Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde in diesem Tag, er hat seinen vierten Zahn verloren. Und dieser Helm wurde mit einem Schwert geschlagen, dass ein Teil von diesem Helm in seinem Gesicht, in seinen Wangen reingekommen ist. Große Verletzung. Und auch seine Füße und seine Zehen. Was sagt er? Er bekommt Schläge und er sagt, Rabbi gfir li qawmi, fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, verzeihe meinem Volk. Sie wissen nicht. Sie wissen nicht. Er gibt Entschuldigung für sie. Sie wissen noch nicht. Bitte, ja Allah, vergib ihnen. Bestrafe sie nicht. Allahu Akbar. So musst du sein. Geduld. Also Dawa ohne Geduld geht's nicht. Jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Art oder eine neue Bedingung, was für vielen Duats vernachlässigt wird. Und ich nenne das Herzen von alle diese zusammen, sag ich mal, alle diese Stoffe, die wir jetzt in diesem Kuchen haben. Wenn dieser Stoff fehlt, dann kannst du dieses Kuchen nicht essen. Schmeckt nicht. Genauso wie, sag ich mal, Salz im Essen oder Zucker im Kuchen. Gibt's nicht. Was ist das? Fiqhul waqi' wa ma'rifatu halil mad'u. Das heißt, Wissen über die Umstände deiner Zeit und deiner Ortschaft und Wissen über die Umstände von demjenigen, den du zu Allah aufrufst. Wer ist er überhaupt? Einer, der kommt zum ersten Mal, hallo, wie geht's Ihnen und so. Und dann beginnt er zu ihm Da'wah zu machen. Achi, wie ist das? Du musst aufpassen, ja. Du musst, sag ich mal, beten. Und du musst, er ist aber gar nicht Muslim. Und er redet mit ihm mit Achi und Muslim und beten und so. Das ist, kommt nicht, passt nicht zusammen. Oder einer, der kommt zu ihm, der ist voll mit Drogen beschäftigt und voll mit Haschisch und so, und der ist nicht da. Er sagt ihm, du, es ist Pflicht eines Muslims, dass er einen Bart trägt. Er weiß gar nicht Bescheid über den. Und das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seiner Art und Weise. Er war Hakim. Er hat uns gezeigt, wie man mit den anderen umgeht, nach den Umständen, die mit diesem Mensch zu tun haben. Einmal kam ein junger Mann zu ihm. Jung. Immer Power und Kraft, Gefühl, voll. Er sagt ihm, ja Rasulallah, i'dalli fi zina. Erlaube mir jetzt unter allen Menschen hier, erlaube mir persönlich, dass ich mit Frauen schlafe. Ich kann nicht mehr aushalten. Heißt das, jung, erlaube mir, ja Rasulallah. Weil ich jung und das. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er konnte eine andere Antwort geben. Wallahi, wenn ihr den Hadith liest, er hat ihm mehr als 6 oder 7 Fragen gestellt, damit er ihm die Antwort am Ende gibt. Er sagt ihm, Atardaha li ummik? Gefällt dir das, wenn das mit deiner Mutter gemacht wird? Er sagt ihm, nein, ya Rasulallah, la uhibbuha li ummi, ich mag das nicht für meine Mutter. Okay. Atardaha li uchtik, wird dir das gefallen, wenn das mit deiner Schwester sowas gemacht wird? Er sagt ihm, nein, Gottes Willen. Atardaha li ibnatik, würdest du das für deine Tochter wollen? Er sagt ihm, nein. Das will ich niemals, dass einer mit meiner Tochter schläft. Atardaha li ammatik, so steht im Hadith. Er könnte reich drei Personen, drei Beispiele. Nein. Er macht ihm seine Denkweise noch offener, noch größer. Atardaha li ammatik, gefällt dir das bei deiner Tante vaterlicherseits? Er sagt ihm, nein, ja Rasulullah. Er könnte aufhören, aber er will ihm immer noch rein. Komm erstmal rein zur Vernunft und danach, tick, gebe ich dir das. Atardaha li khalatik, würde es dir das gefallen, wenn das mit deiner Tante mutterlicherseits gemacht wird? Er sagt ihm, nein. Und dann kommt das, tick, jetzt ist er reingekommen, Tür zugeschlossen von Unvernunft und das. Und jetzt hier gebe ich ihm den Stoff. Er sagt ihm, وَكَذَلِكَ النَّاسِ لَا يَرْضَوْنَ هَا لِأَهَلِهِمْ. Und so alle Menschen, es gefällt ihnen das nicht, dass das mit ihren Angehörigen gemacht wird. Und dann war er still und er sagt, ja Rasulallah, ud'u Allah li, bitte Allah für mich, weil er damit Probleme hat, wie viele Jugendlichen jetzt. Bitte Allah für mich. Dann hat Muhammad s.a.w. seine gesegnete Hand, Sharifa. Er macht das auf seinem Herz. Er sagt, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. O Allah, reinige sein Herz und beschütze und bewahre seine Keuschheit. Der Junge sagt, bei Allah, ab diesem Tag und nach diesem Tag hatte ich nicht mehr Probleme damit. Er war zu stark. Er hatte nicht mehr Probleme damit. Was uns interessiert, wie und wann Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit angefangen hat. Und ich muss immer das erwähnen, über einen, der auch rausgegangen ist zu Da'wa, zu Allah subhanahu wa ta'ala, aber es fehlt ihm was? Dieser Faktor, das Wissen über die Umstände der Person. Ja? Dann ging er einmal und er spricht mit einem Studienkollege oder Arbeitskollege, Deutscher, nicht Muslim. Er sagt ihm, ach, warum ist das in eurer Religion verboten, mit Frau zu schlafen? Ist doch kein Problem, wenn sie will und so. Er sagt ihm, atardaha li ummik, atardaha li uchtik, gefällt dir das, wenn deine Schwester sowas macht? Er sagt, warum nicht? Kann sie doch. Er sagt, warum nicht? Kann sie doch, wenn sie will. Und mit deiner Mutter? Sie ist frei letztendlich, ich kann nichts dafür. Kann sie noch. Also, du machst kaputt. Deswegen brauchen wir einen wichtigen Faktor, dass du die Umstände von demjenigen kennst. Und heute sage ich euch diese Grundgleichung. Ja? Oder, wie man in Mathematik sagt, ein Ansatz. Und Ansatz ist immer Grundlage von ganzem Stoff in Mathematik. Einen wichtigen Ansatz gebe ich euch, damit deine Da'wa erfolgreich wird. Du sagst, Ilm, Wissen, plus Weisheit, plus Geduld, plus das Wissen über die Umstände der Person und über die Person selbst und über die Umstände der Ortschaft und Land, wo er lebt. Ergibt, wie in chemischen Gleichung, ergibt erfolgreiche Dauer. Jetzt geben wir mal ein paar Beispiele. Wir haben gerade ein Beispiel gesehen, der Junge, der mit dem Deutschen nicht Muslim gesprochen hat, er hat zwar Wissen, oder? Atardaha li ummik, er hat ja ein Hadith. Wissen. Hat er Wissen? Hat er Wissen. Hikma? Hat er Hikma. Weil was ist Hikma? Hikma, die Weise und Art war schön. Er hat das geschmückt und schön, in schöner Art rübergebracht. Okay. Geduld hat er. Fiqh al-Waqi', das heißt, Wissen über die Person, über die Umstände der Person hat er nicht. Oder sagen wir um andersrum, vielleicht Wissen über die Person, weiß er, aber Hikma fehlt ihm. Weil Hikma, dass er das in der richtigen Zeit sagt, im richtigen Ort. Jetzt geben wir andere Beispiele. Jemand hat Hikma, Weisheit. Mashallah, er ist sehr klug. Gleich guckt er dich, er weiß, wer du bist und wie du bist. Gut, mashallah, weil manche Leute können das beherrschen, auch von Kuffar. Auch für Nicht-Muslimen. Er sieht dich, gleich weiß er, bist du ein Lügner, Heuchler oder ein Guter. Gut, viele Menschen, das ist eine Klugheit, hat er. Wissen über die Umstände der Person hat er. Geduld hat er, Wissen hat er nicht. Wie manche Leute von den Muslimen, da brauche ich nicht Namen zu erwähnen, damit es nicht heißt, wir greifen Leute an. Es gibt Leute, mashallah alayhum, jazahumullahu khairan, sie machen Da'wah und sie machen vieles. Und sie haben Geduld und sie haben Weisheit und sie haben, aber Wissen. Du kannst nicht ohne Wissen weiterkommen. Und das Gleiche ohne Geduld haben wir am Anfang gesagt. Aber das Wichtigste ist der letzte Faktor, was ich erwähnt habe. Liebe Brüder, in dieser Sache möchte ich unbedingt euch heute eine wichtige Sache sagen, die ihr nicht vergessen dürft während eurer Da'wah in der Moschee und außerhalb der Moschee. Wenn ihr mit anderen Jugendlichen spricht, dann wisst Bescheid, bevor ihr etwas ausspricht. Man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Derjenige, der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, er soll was Gutes sagen oder schweigen. Oder schweigen. Guckt mal, er hat gesagt, er soll was Gutes sagen. Es gibt zwei Sachen, was man unterscheiden muss. Die Wahrheit sagen, Nummer zwei, das Gute sagen. Zwei unterschiedliche Sachen. Jetzt manche Leute sind, sag ich mal, stur. Er kennt nur das Erste. Entweder sagst du Wahrheit oder du sagst Lüge. Eine dritte Sache gibt es nicht. Wir sagen ihm nein. Drei Sachen gibt es. Es gibt Leute, die sprechen Wahrheit. Es gibt andere, die sprechen Lüge. Und andere sprechen noch weder, aber Gutes. Das wollen wir, da müssen wir das behandeln und untersuchen, was das heißt. Manchmal wirst du gefragt. Du weißt, wenn du das sagst, das Wissen über diese Wahrheit der Sache, dann passiert, was man nicht will. Du bekommst nicht deinen Nutzen. Derjenige wird erschrocken und wird weggehen. Also, du kannst aber auch nicht Lüge erzählen. Was soll man da erzählen? Was Gutes. Hä? Was Gutes aussprechen. Genauso wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat. Er konnte ihm sagen, das ist haram. Und derjenige, der Sina macht, er bekommt das und das im Jenseits und diesseits. Aber nein, er hat weder das gesagt, noch das Lügen gesagt. Aber er hat Khair gesagt, was Schönes. Was die Menschen, alle Menschen, annehmen. Wallah, wallah, haben wir das verstanden? Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا. Und spricht zu den Menschen nur mit dem Besten, was ihr besitzt. Beste Wort. Ata, radiallahu anhu, einer der größten Tabi'in, er sagte, linnasi kullihim, al-mushrik wa ghayru. Zu allen Menschen, zu Mushrik und zu den Nicht-Mushrik. Allen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt den Menschen, nicht den Muslimen. Wenn er mit den Muslimen spricht, er spricht ganz normal. Aber mit Kuffar sagt, nein. Hass und Strenge und so. Hallo, hallo, hallo, was für eine Religion du hast du? Und er bringt ein paar Aussagen von Gelehrten von damals und so, und er weiß nicht, wann und wie und welchen Umständen, und er sagt, paff, hier. Und er spricht hart. Allah Ta'ala sagt dir, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا, und spricht zu den Menschen in bester Art und Weise. Guckt mal, Allah Subhanahu wa Ta'ala bestätigt diesen Sinn im Koran, dass die Menschen während ihrer Da'wah die Milde haben müssen. Und das ist eine der wichtigsten Bedingungen. Bei einer der größten Verbrecher aller Zeiten. Kein Verbrecher war schlimmer als er. Wer? Pharao. Mit Ijma' der Menschheit. Pharao war der Schlimmste. Der hat Menschen genommen als Diener zu ihm, und er hat sich als Gott gestellt. Schlimm oder nicht? Und er hat Kinder getötet, er hat in der Erde gemacht, was er will. Trotzdem hat Allah Ta'ala zu Musa und zu Harun gesagt, er sagte ihnen, idhab anta wa akhuka ila Fir'aun, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dhikri, idhaba ila Fir'aun إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله sagt, geht denn mit meinen Zeichen hin, du und dein Bruder. Zu wem? Zu Pharaon. Und lasst nicht darin nach meiner zu gedenken. Lasst nicht nach meiner zu gedenken. Bleibt an mich fest. Und dann sagt er, geht beide zu Pharao, denn er ist aufsässig geworden. Aber hier kommt das, was wir brauchen. Jedoch sprecht zu ihm in sanfter Sprache. Sprecht zu ihm in milder, gütiger Sprache. Zu wem? Zu Pharaon. Der sagt, Ana Rabbukumul A'la, ich bin euer Herr, der Größte. Du musst mit ihm in milder Weise, in schöner Weise sprechen. Das hat Allah gesagt. Damit er uns sagt, gibt es schlimmer als Pharaon? Nein. Also alle Leute sind unter Pharaon. Und deswegen, oder gleich wie Pharaon, wir haben auch ein paar Pharaons. Also, trotzdem, wenn es um Dawa geht, wenn es um Dawa geht, dann sagt man, hier, ich rufe dich mit der besten Art und Weise zu Allah subhanahu wa ta'ala. Geht zu Pharaon. Aber sie hatten Angst, beide. Musa und Harun. Qala Rabbana, qala Rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qala la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Fatiyahu faqula inna rasula rabbika فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. Da sagte Allah, jedoch spricht zu ihm in sanfter Sprache, vielleicht lässt er sich mahnen und fürchtet sich. Beide sagten, o unser Herr, wir fürchten. Er könnte sich an uns vergreifen oder das Ausmaß seiner Gewalt übersteigen. Er sprach, fürchtet euch nicht, denn ich bin mit euch beiden. Ich höre und ich sehe. Mit euch beide? Mit Sehen und Hören. Gleich kam die Übersetzung von mit euch. Ich bin mit euch beide. Ich höre und sehe. Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinen Thron erhoben. Aber hier das Mitsein Allahs ist mit Hören und Sehen. Ich bin mit euch beide. Ich höre und sehe. Genauso wie die Araber damals, wenn sie verreisen, sie sagen, die ganze Nacht waren wir auf Reise und der Mond war mit uns. War mit uns? Der Mond war mit ihnen? Der Mond kam runter und kletterte er und Gitter auf der Straße? Nein. Aber arabische Sprache mit ist mehrdeutig. Und das ist ja das Problem unter den Muslimen. Manche Sekten nehmen dieses mehrdeutige Sache und sie verbreiten Philosophie und Lüge. Allah ist über seinen Thron, aber er ist mit uns. Er weiß Bescheid. Er weiß Bescheid über ein Blatt, was im tiefsten Ort der Erde runterfällt. Wann und wie? Wie? Subhanallah. Sag einfach Subhanallah. Da brauchst du gar nicht da. Subhanallah. Er weiß Bescheid über die Körnchen, die in der untersten Stufe der Meere sich befinden. Subhanahu wa ta'ala. Er ist über seinen Thron, aber er hört Musa und er sieht Musa alayhi salam. Oder kann er das nicht? Wenn du daran zweifelst, dann bist du kein richtiger Muslim. Guck's mal Aisha radiallahu anha. Sie war einmal zu Hause. Auf einmal kam eine Frau zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie wollte sich beklagen gegen ihren Mann. Aisha ist immer eifersüchtig. Wenn eine Frau und so, da wollte sie hören. Was will sie ihnen erzählen? Aber sie war ein bisschen weit. Die Frau hat sich beklagen. Mein Mann macht mir. Und sie sagt, ich habe die ganze Zeit versucht zu hören, aber ich kann nicht. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala Ayaten in dem Koran herabgesandt. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Allah hat die Frau gehört, die sich bei dir beklagt hat gegen ihren Mann, und Allah hat euren Dialog genau gehört. Was hat Aisha gesagt? So wie wir, wie alle Muslime verstehen mit ihren Fitra. Subhanallah, der über seinen Thron ist und er hat diese Frau gehört. Ich war nur ein paar, also Entfernung von ihm, von ihr weg und ich konnte sie nicht hören. Ganz einfach. Da brauchen wir nicht zu philosophieren. Wir sagen genauso wie Aisha. Ha? Sonst kommst du in Probleme. Wie und was und so. Wie gibt es nicht. Das Wie ist verboten, danach zu fragen. Also, Alhamdulillah, Allah yasma' wa yara. Er hört und er... Das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, wie man mit den Leuten in bester Art und Weise sagt. Guckt mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit den Mushrikin von den Arabern gesprochen. Und er hat sie aufgerufen zum Islam. Aber er hat auch Ahlul Kitab, Ahlul Kitab, die Leute der Schrift von Juden und Christen zu Allah aufgerufen. Guckt mal, Allah Ta'ala lehrt ihm eine Kunst vom Aufruf. Allah Ta'ala sagt, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Sprich, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer gibt euch Nahrung von den Himmel und der Erde? Sprich, Allah. Hier kommt es, was wir brauchen. Entweder wir sind oder ihr seid auf dem rechten Weg oder in offenkundigen Irrtum. Ha? Diesen Satz müssen wir mal verarbeiten. Entweder wir sind oder ihr seid auf dem rechten Weg oder auf einem deutlichen Irrtum. Mhm. Also sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vielleicht sind wir im Irrtum oder vielleicht. Zweifelt Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran, dass er auf dem Irrtum sich befindet? Sag mal, niemals. Aber Allah Ta'ala sagt ihm, sagt zu ihnen, entweder wir sind oder ihr seid auf dem rechten Weg oder auf Irrtum. Obwohl wir nicht daran glauben und niemals. Aber trotzdem, du musst den anderen auch sagen, guck mal, meine Sache ist Gerechtigkeit. Vielleicht irre ich mich. Und das ist eine Art, auch was Imam Shafi'i benutzt hat. Er sagt, قولي صواب يحتمل الخطأ قولي خطأ يحتمل الصواب وقول غيري صواب يحتمل الخطأ. Er sagt, meine Aussage ist falsch und kann sein, dass es richtig. Und die Aussage von meinem Gegner ist richtig und kann sein, dass es falsch ist. Guck mal, wie er angefangen hat. Meine Aussage ist falsch und es kann sein, dass es richtig ist. Und die Aussage von meinem Gegner ist richtig, aber es kann sein, dass es falsch ist. Das ist der Kunst, den du benutzen musst, wenn du mit jemandem sprichst. Aber wenn du sagst, nee, gibt es nicht. Nein, nur das. Mashallah. Mashallah. Willst du ihn überzeugen mit dieser Weise? Niemals. Niemals. Er entfernt sich von dir. Und so haben die Salaf Salih auch zwischen ihnen, als es Meinungsverschiedenheiten unter ihnen war, mit Hochachtung. Und darüber werden wir dann, inshallah ta'ala, auch weiter erzählen. Und ihr merkt, in allen diesen Sachen, es ist fest verbunden mit der Milde und die Gütigkeit in Form vom Aufruf von Da'wah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Sira, er hat vielen Dingen gelassen, die wichtig sind für die Nation, wichtig. Er hat sie trotzdem gelassen. Warum? Als Milde gegenüber den Herzen von den Neulingen und neuen Muslimen, die gerade zum Islam gekommen sind. Damit er ihren Herzen schön pflegt und bewahrt. Er sagte einmal zu Aisha, Ja Aisha, لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم. Er sagte, Ja Aisha, wenn dein Volk nicht Neuling sind und gerade neu beim Islam, hätte ich die Kaaba zerstört und abgebaut und nochmal auf die Grundlagen von Abraham a.s. nochmal gebaut. Aber ich tue das nicht. Warum? Gleich wenn er einen Stein von Kaaba macht, dann beginnt diese Jahiliyyah-Zeit. Kaaba war immer geehrt. Was macht er jetzt? Fängt er wieder an, viele Sachen zu ändern? Nein, er hat alles gelassen, obwohl er Prophet ist, obwohl er das machen kann. Aber was hat er als Begründung gesagt? Weil sie gerade neu sind, mache ich das nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam deutlich gesagt, dass Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der in Medina war, ein Munafiq ist, ein Heuchler. قال لا إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Wenn wir zu Medina zurückkehren, dann wird derjenige, der hochgeehrt ist, der Minderwertigen, den Minderwertigen oder den Runtergeschätzten rausschmeißen. Er meint damit, wir werden diesen Muhammad von Medina rausschmeißen, wenn wir zurückkehren. Weil es sieht aus, dass sie verlieren werden. Und die Heuchler kennen nicht die Maßstäbe von Allah. Aber die Muslime haben gewonnen, kamen zurück. Was ist passiert? Muhammad hat seinen Gefährten gesagt, er hat so und so und so gesagt. Abdullah ibn Ubay ibn Salul hat so und so gesagt. Wer sagt dir das, ja Rasulullah? Allah. Wo? In Surat Tauba. Wisst ihr, was ist passiert? Da kam Abdullah. Wer ist Abdullah? Abdullah, der Sohn von diesem Heuchler. Er sagt ihm, ja Rasulallah. Er bringt sein Schwert. Ich will nicht, dass einer meinen Vater tötet. Ich will ihn töten. Wenn jemand ihn tötet, bleibt in mein Herz. Aber lass mich ihn töten, weil er gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich will ja Rasulallah. Und Umar ibn Khattab sowieso. Aber dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, tut das nicht. Und dann gibt er wieder die Begründung. Die Begründung, obwohl das Pflicht in einer islamischen Nation, solche Leute weg zu entfernen. Aber was hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt? La yatahaddathu al-Arab wa yaquluna anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Nicht, dass die Araber um Medina sprechen werden und sagen, seht ihr, Mohammed fängt jetzt langsam an, seine Gefährten zu töten. Er hat seine Sache und seinen Auftrag erledigt, jetzt hat er seine Stadt und jetzt beginnt er, die Leute zu töten. Deswegen hat er das gelassen. Nee, mache ich nicht. Alles, um ein Ziel zu erreichen. Deswegen, bei Da'wa musst du aufpassen. Was willst du denn erreichen, wenn jemand zu dir kommt und über Islam erfährt? Willst du, dass er Muslim wird? Dann musst du viele Sachen betrachten, die Nutzen mit Schaden vergleichen. Wenn eine Sunna oder eine Sache in der Religion, die ich ihm zeige, die ihn von der Religion abschreckt und rausgeht, tu das nicht. Tue das nicht und nehme sein Herz zu dir. Das ist jetzt eine breite Aussage. Da müssen wir auch ein paar Sachen untersuchen. Ich habe es persönlich gehört von Sheikh Salim, als er mir erzählt hat einmal, dass eine Frau zu An-Nur-Moschee gekommen ist einmal und sie wollte sich gerade über Islam erkundigen. Sie wollte wissen, sie interessiert sich für Islam, vielleicht werde ich Muslima, ich gucke mal. Dann kam sie und dann hat sie einen Bruder von den Brüdern von Idara gefunden. Sie sagte, hallo, ja, ich möchte gerne über Islam erfahren und so. Ja, ja, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Und dann hat sie ihre Hand ausgestreckt, dass sie ihn begrüßt. Er sagt, nein, ich begrüße nicht. Die Frau hat ihm gleich sofort gesagt, okay, ich brauche gar nichts. Ich gehe weg, raus. Dann hat sie die Moschee verlassen und weg. Von dieser Handlung. Er wollte sie nicht grüßen und dann ist sie rausgegangen. Das ist eine Sache, wo man diskutieren muss, wo man sagt, muss das so sein oder nicht? Auf gar keinen Fall. Das wäre niemals eine richtige Methode, um mit jemandem zu sprechen. Warum? Da müssen wir auch sehen. Sollen wir da Haram machen und so? Nein, wir machen keinen Haram. Wer sagt dir, wir machen Haram? Wer sagt dir, wir machen Haram? Wir können die Sache sehen. Es gibt ein paar Sachen im Islam, die man beachten muss. Und das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt. Wie zum Beispiel, ma anta bi muhaddithin qawman hadithan la tabluguhu uquluhum illa kana ala ba'dihim aw li ba'dihim fitnah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn du mit Menschen über Dingen ansprichst, die ihre Köpfe und ihre Verstand nicht erreichen kann, dann wird diese Rede für sie als Versuchung, dass sie in die Irre gehen. Was heißt das? Wenn du zu bestimmten Menschen kommst und du sprichst das und das und das und das und deswegen, und das ist in einem hohen Niveau, was sie nicht begreifen können, das ist eine Versuchung für sie. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadithun nasa bima ya'qilun. Wenn ihr mit den Menschen spricht, sprich mit ihnen in Sachen, die sie begreifen können. Das ist besser, dass solche Menschen die Worte Allahs als Lüge bezeichnen. Weil wenn du sagst, so und so und so und so, aber er kann das nicht begreifen, dann sagt, nein, das ist falsch. Und am Ende hat er gesagt, zu den Aussagen von Allah, falsch. Aber wer war der Grund und der Ursache? Du warst das. Al-Imam Sheikh Al-Albani, rahmatullahi alayh, er hat ein Buch geschrieben, der heißt Al-Thamrul Mustatab. In diesem Buch, in Band 1, Seite 51, sagt er, das ist jetzt nur ein Beispiel. وَيَجُوزُ لِوُلَاتِ الْأَمْرِ أَنْ يَقْبَلُوا إِسْلَامَ الْكَافِرِ وَلَوْ لَمْ يَرْضَ بِإِقَامَةِ كُلِّ الصَّلَوَاتِ. Man darf, oder diejenigen, die die Führung über die Muslime haben, sie dürfen den Islam von einem Kafir annehmen, auch wenn er nicht zugeben will, dass er die Gebete, die fünf Gebete verrichten möchte. Oder dass er will nicht alle Gebete, alle fünf Gebete verrichten. Subhanallah. Woher hat er selber das? Es gibt ein Hadith bei Ahmed, der hat er selber als Sahih bezeichnet. Ein Mann kam zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er heißt Nasr ibn Asim al-Laythi. Er kam zu ihm und er will Muslim werden. Er sagte, ja Rasulallah, ich will nur zwei Gebete verrichten. Nicht fünf. Ich will nur zwei Gebete. Vielleicht nach seinem Gelust, wann er Zeit hat und so. In einer anderen Riwaya, ich will nur ein einziges Gebet pro Tag beten. فَقَابِلَ إِسْلَامَا فَقَابِلَ ذَلِكَ مِنْهِ. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das von ihm angenommen. Subhanallah. Eine Frage. Das Verlassen der Gebete ist haram oder halal? Haram. Dass man den anderen sowas zulässt oder als Gesetz schreibt, ja, du kannst sowas machen. Das ist gegen Koran und gegen Sunna. Ja. Aber in einer Gelegenheit hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam das ausnahmsweise erlaubt, damit dieser Mann was? Zum Islam fester wird. Ein anderen Hadith. Auch bei Musnad Imam Ahmad. Und auch als Sahih bezeichnet von Al-Albani, rahmatullahi alayhi. An Jabir radiallahu anhu. Ishtaratat Thaqif ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thaqif ist ein Stamm. Die kamen zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben Bedingungen gestellt, damit sie Muslime werden. Was sind die Bedingungen? An la sadaqata wa la jihad. Sie wollen kein Almosen geben und in keinem Jihad teilnehmen. Obwohl Jihad damals Pflicht war. Und da sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat ihren Islam angenommen. Und als er gefragt wurde, er sagte, sayatasaddaqun wa sayujahidun. Sie werden Almosen geben. Und sie werden zum Jihad gehen. Das heißt, warte ab, nicht so schnell. In einem anderen Hadith, auch bei Imam Ahmed und Al-Albani, rahmatullahi alayh, hat diesen Hadith als Sahih bezeichnet in seiner Silsila Sahiha, dass ein Mann zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam. Er sagte ihm, Aslim, komm zum Islam, nimm den Islam an. Da sagte er ihm, Ajiduni karihan. Also, in meinem Herz fühle ich mich nicht bereit. Ich mag das nicht. Mhm. Da sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aslim wa in kunta karihan. Komm zum Islam rein, auch wenn es in deinem Herz dich bedrückt. Auch trotzdem, komm, herkomm, komm. Er weiß, sallallahu alaihi wasallam, dass der Geschmack des Glaubens, wenn das im Herzen reinkommt, eine große Änderung, wir haben das gesehen, wie ein paar Leute am Anfang den Islam so angenommen haben, wie, ja oder nicht. Er kommt rein und danach ist er besser als geborene Muslime und viel besser als andere. Warum? Der Geschmack ist angekommen. Ein anderer, hier über diesen Hadith sagt Imam Shawkani, هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا وأنه يصح إسلام من كان كارها. In diesen Ahaditen sieht man, dass Al-Kafir und sein Islam angenommen wird, auch wenn er eine verbotene und eine ungültige Bedingung stellt. Ha? Und deswegen wollen wir auch über diese Sache. Das mit den Grüßen. Du willst jemanden den Islam beibringen. Es gibt viele Sachen, was er in seinem Kopf nicht begreifen kann. Er kann das nicht begreifen. Und du wirst ihn damit erschrecken, dass er niemals sowas tut. Jetzt, was ist mit Begrüßen? Von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass ein Mann keine fremde Frau die Hand gibt. Sunna. Das ist der allgemeine Urteil, was immer gilt. Alles klar? Aber in bestimmten Fällen darf man das geben. Warum und wieso? Erstmal, wir müssen wissen, dass die Ulama unterschiedliche Meinungen haben, wenn es um Begrüßung geht, eine fremde Frau. Ein paar Ulama verbieten das allgemein, hundertprozentig, dass irgendein Mann eine Frau die Hand gibt. Ein paar Ulama unterscheiden dabei und sie sagen, man darf ältere, alte Frauen begrüßen und die Hand geben und zu jüngeren nicht. Wir kommen zu den Beweisen von den Gruppen. Und ein paar andere Ulama, sie sagen, das Begrüßen der Frauen, was Mohammed Sassen nicht gemacht hat, es kann sein, dass das eine Besonderheit für Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, wie Imam ibn Hajar al-Asqalani. Es kann sein, dass das eine Besonderheit für ihn. Haben wir ein deutliches Verbot, der verbietet, dass ein Mann eine fremde Frau begrüßt? Eine eindeutige haben wir nicht. Mehrdeutige haben wir. Eindeutig, dass das heißt, es ist haram, die Hand einer Frau zu berühren. Es gibt es nicht. Und deswegen kommt das von Stufe von haram zu Stufe von makruh, unbeliebt. Weil etwas als haram zu bezeichnen, haram, verboten, du musst unbedingt, unbedingt einen eindeutigen Beweis rüberbringen. Wenn du das nicht hast, dann kommt das in eine andere Stufe. Weil haram ist Gesetz. Und Gesetz braucht eine deutliche Sache. Also, dann sagen sie, es ist eine Stufe unter dem Haram, es ist unbeliebt. Das ist ein paar anderen. Jetzt kommen wir zu den Beweisen. Erster Beweis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, لَأَنْ يُطْعَنَ أَحَدُكُمْ بِمِخْزَبٍ فِي رَأْسِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ. Dass man mit einem Nagel oder Eisennagel auf dem Kopf geschlagen wird, ist besser für ihn, als eine Frau zu berühren. أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً. Messa, yamassu in der arabischen Sprache heißt, jetzt nach Lexikon, messa, berühren. Aber wir reden hier über Religion. In der religiösen Sprache heißt messa, mit ihr Geschlechtsverkehr machen. Verkehren, mit ihr verkehren. Deswegen Imam Shafi'i sagt, man muss sich waschen, wenn man eine Frau berührt. Weil Allah Ta'ala im Koran sagt, أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ. Wenn ihr eure Frau, die Frauen berührt. Die anderen Mehrheit der Ulama, sie sagen ihm nein. Lamast an-nisa oder massen nisa heißt nicht sie berühren, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Frauen berührt hat und er blieb in seiner Waschung und er hat sogar Aisha radiallahu anha geküsst und er ist zur Moschee gegangen. Er blieb in seiner Waschung. Also deine Aussage, ja Imam, ist leider ungültig. Aber wir kommen nicht von Luft, wir bringen eine andere Bedeutung. Nein, im Koran steht ganz deutlich, dass Al-Mass heißt Verkehren, Geschlechtsverkehr. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Al-Aya, wenn ihr die Frauen scheidet bei der Scheidung und ihr habt sie nicht berührt, dann die Hälfte der Morgengabe. Ja, berührt. Was heißt hier berührt? Alle Ulama sind einer Meinung. Berührt heißt hier mit ihr verkehren. Geschlechtsverkehr. Also, Al-Mas in der arabischen Sprache heißt Geschlechtsverkehr mit ihr. Also, wir sagen erstmal über den ersten Hadith, ist mehrdeutig. Warum mehrdeutig? Wie kann Muhammad sallallahu alaihi wasallam über eine Sache eine Drohung ansagen? eine Strafe mit so einer Sache verbinden, wenn er nach ihrer Meinung nur berühren. Und bei einem Mann, der zu ihm kam, er sagt ihm, ja Rasulullah, ich habe eine Frau geküsst, verbotenerweise. Er hat mit einer Frau geküsst. Was mache ich, ja Rasulullah? Dann Muhammad Sassim bekam die Offenbarung, أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. Verrichte das Gebet in den beiden Teilen des Tages und in späteren Zeit der Nacht. Die guten Taten tilgen die schlechten Taten. Die Ulama sagen, das ist eine kleine Sünde. Und die kleinen Sünden werden von Gebeten vergeben. Bei dieser Sache sagt er ihm so. Und der Mann freut sich, ist das für mich extra? Er sagt ihm, nein, für meine ganze Nation. Jetzt darüber. Wir sagen, Subhanallah, das sind Sünden, die durch Gebete vergeben werden. Und bei Berühren, wenn es nach der anderen Meinung, es gibt eine Drohung mit Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala, deswegen sagen wir erstmal, diesen Hadith ist mehrdeutig. Wir müssen die Sache weiter untersuchen. Das wollen wir. Jetzt, was ist mein Ziel hier? Leute, ich sage das öffentlich. Mein Ziel ist nicht, dass ich euch sage, es ist erlaubt, Frauen zu begrüßen. Gottes Willen, nein. Die Meinung, die ich folge, von den Gelehrten, von unseren Imams, das ist von Sunna, dass man die Frau nicht begrüßt mit Hand, allgemein. Aber ich sage, wenn es eine notwendige Situation ist, wo man dabei Nutzen erreicht, macht man das. Warum? Weil ich sehe das nicht als großer Haram, wie viele Ulama, sondern Makruh. Makruh, unbeliebt. Also zu 99% lass das. Und wenn es sein soll, mit guter Absicht und keine schlechte Absicht macht man das. Und jetzt kommen wir zu der Sache. Da kommen wir zum zweiten Hadith. Wo Aisha radiallahu anha gesagt hat, Wallahi, ma masset yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat. Bei Allah hat die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam keine Hand von einem anderen fremden Frau berührt. Alles klar? Imam Ibn Hajar al-Asqalani sagt, guckt mal, Aisha schwört. Warum schwört sie? Weil sie weiß, dass das eine andere Frau in einem anderen Hadith behauptet hat, dass Muhammad seine Hand zu anderen Frauen gegeben hat. Safiya oder wie die Gefährtin heißt, Allahu A'lam, in einem authentischen Hadith, sie sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bei Bay'a und bei der Huldigung, er hat seine Hände ausgestreckt und da kamen die Hände von den Frauen. Und sie haben die Hand auf seine Hand gebracht. Aisha, als sie das gehört hat, bei Allah, die Hand des Propheten, man hat niemals die Hand einer fremden Frau berührt. Jetzt haben wir zwei Hadithen. Was haben die Gelehrten hier gemacht? Sie sagen, also Aisha hat das auf jeden Fall nicht gesehen. Safiya behauptet, oder nach dem Hadith von Safiya, heißt das, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam medde yadahu, er hat seine Hand ausgestreckt und die Frauen haben ihren Händen ausgestreckt. Da kamen die Gelehrten und sie spekulieren. Sie sagen, nein, vielleicht wurde das so gemacht. Er hat seine Hand ausgestreckt und sie haben ihre Hand ausgestreckt, ohne ihn zu berühren. Und so war das bei den Frauen. Die anderen sagen, nein, bei Bay'a kennen wir nur eine Sache, dass das mit Hand gemacht wird. Andere sagen, nein, es war in der Zeit des Propheten so, sie machen einen Schüssel voll mit Wasser. Und dann macht Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hand im Schüssel drin, im Wasser. Und dann kommen die Frauen, sie machen ihre Hände in demselben Schüssel. Das war die Bay'a. Und anderen sagen, nein, es war so. Und das war bei Bay'a extra und besonders. Was will ich damit sagen? Guckt mal, dass die Ulama doch unterschiedliche Meinungen haben. Und wir sind so erzogen, dass wir Dalil folgen, wie es immer gesagt wird, folge nicht jetzt seine Aussage von Alim, der Alim so und so sagt so und so. Wir gucken die Ahaditen nach den Verständnissen der Ulama. Da kommen wir zu einem authentischen Hadith, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbeiging bei dem Haus von Anas ibn Malik. Er hat seine Mutter, die heißt Umm Salim. Und Umm Salim hat eine Schwester. Sie wohnt auch bei ihr zu Hause. Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt immer rein bei ihnen, oft. Guckt mal, er kommt rein, die Schwester von Umm Salim, das heißt die Tante von Anas ibn Malik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitzt bei ihr und sie beginnt seine Haare zu flechten. Flechten heißt das? Ja. Sie beginnt, die Haare des Propheten Slaslim zu flechten. Hadith authentisch, kein Problem. Authentisch. Jetzt kommen wir zu der Sache. Die Tante von Anas. Anas ist von Medina und seine Tante ist in Medina. Da kamen die Ulama und sie beginnen zu spekulieren. Weil sie haben eine bestimmte Richtlinie, sie wollen nicht davon rausgehen, also sie müssen den Hadith so drehen an den Verständnis. Wie Ibn Abd al-Barr, Alim, Mashhur aus Maghrib, er sagt, das war eine Milchmutter. Da kommt Imam Ad-Dumyati und andere Imams, die geforscht haben und andere, und wie Ibn Hajar al-Asqalani sagen, niemals kann das sein, dass das eine Milchmutter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Die Milchmütter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind bekannt. Und sie sind von Medina. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war in Mekka. Und es kann niemals sein, dass das eine Milchmutter des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Also gab es zwei Meinungsverschiedenheiten. Ein paar haben gesagt, das ist eine Besonderheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wo ist der Beweis, dass das Besonderheit ist? Die anderen sagen, nein, nein, nein. Wenn es um eine alte Dame handelt, die darf alte Dame, auch wenn sie fremd ist, begrüßen bzw. berühren. Sonst berühren von seinem Haar ist nicht erlaubt. Ich wiederhole nochmal. Ich rufe nicht dazu, dass es erlaubt ist, mit Hand anderen fremden Frauen zu begrüßen, sondern mein Ziel ist, dass du bei Dauer und dass du erstmal unterscheidest, wann ist eine Sache fest entschieden und was ist der Haram und was sind die Stufen von Haram, und dass du siehst, dass es trotzdem Meinungsverschiedenheiten gibt und man kann niemals sie auf der Seite stellen. Was machen wir mit diesen Ahadithen und. Deswegen, es ist offen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Haare wurde geflasht mit einer fremden Frau, alt, jung und so. Es wurde über Abu Bakr Siddiq überliefert, dass er alte Damen begrüßt hat. Ja, die jetzt Authentizität oder wo das ist, Allahu ta'ala a'lam, ich muss nochmal gucken, aber ich kann dazu jetzt nicht sagen nach Authentizität. Da kommen wir zu den anderen Hadith. Es gibt ein Hadith, wala'allahu bei Bukhari, wo es heißt, manchmal kommt die Frau von den Frauen von Medina. فَتَأْخُدُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sie nimmt ihre Hand auf die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er geht mit ihr bis zum Rand der Medina, bis er ihr das erledigt, was sie braucht, und er ihr hilft, und dann kehrt er zurück. Hier haben die Ulama auch Meinungsverschiedenheiten. Die sagen, wie Ibn Hajar al-Asqalani sagt, تَأْخُدُ بِيَدِهِ, das heißt, das ist eine Redewendung in arabischer Sprache. Sie nimmt seine Hand. Das heißt Tawadu', die Bescheidenheit, Unterwerfung. Sie behandelt ihn gut. Bitte kannst du mir helfen. Ana akhudu biyadik, das heißt atawadu' lak. Ich bin bescheiden für dich und ich bin so mild zu dir. Die anderen Ulama sagen, wartet mal, es gibt eine andere Version von einem Hadith bei Imam Ahmed, wo es heißt, فَلَا يَتْرُكُ يَدَهَا أَوْ لَا يَضَعُ يَدَهُ عَنْ يَدِهَا. Er lässt nicht ihre Hand weg, erst wenn er ihr das erledigt und zurück. Er lässt, also لَا يَتْرُكُ يَدَهَا. Er lässt nicht ihre Hand weg. Da die Ulama haben den Hadith auch so erklärt, dass da, nein, nein, es ist damit gemeint, Tawadu'. Bescheidenheit vor ihr. Also er bedient sie. Jetzt, das sind die Ahaditen, die bekannt sind in diesem Zusammenhang. Und deswegen will ich euch damit sagen, dass die Ulama sowieso Meinungsverschiedenheiten haben. Und guckt mal, bei älteren Damen zum Beispiel, es ist nahe dazu, dass das erlaubt ist. Wallahu ta'ala a'lam. Wenn Allah ta'ala sagt, والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. Und die alten Frauen, die ein hohes Alter erreicht haben, wo sie nicht mehr nach Heirat wünschen, 60, 80, 70, will sie noch heiraten, wo sie nicht mehr nach Heirat wünschen, es ist nicht schlimm für sie oder kein Problem, dass sie ihre Bedeckung nicht tragen, also Hijab, dass sie nicht tragen. Sie sollen aber nicht so schminken und Schmuck und sich zeigen. Nicht übertreiben, obwohl sie nichts hat zu zeigen, aber trotzdem. Müssen sie nicht. Aber sie müssen in eine gute, erzogene Kleidung, gedeckte Kleidung. Aber Bedeckung brauchen sie nicht zu machen. Sagen die Ulama sagen, guckt mal, für die alten Damen ist es erlaubt, sogar keine Bedeckung zu tragen. Und deswegen, es gilt für sie vieles, was den jungen Mädchen nicht geht. Von daher sage ich, bei Da'wah kann man sowas nutzen oder auch in Notwendigkeiten, aber man kann das nicht als Sitte und Gewohnheit machen. Jede Frau, die kommt, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. Nee, nee. Aber wenn es muss ist und du weißt, es ist, dann einmal begrüßen und dabei eine gute Absicht haben, weil letztendlich hier zählt auch, was du dabei beabsichtigt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Deswegen, liebe Brüder, ein Da'ia, der muss mit denjenigen, die er zu Allah ta'ala aufruft, er muss mit ihnen schrittweise zur Religion gehen. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit denjenigen umgegangen ist, der uriniert hat in der Moschee. Oder derjenige, der im Gebet gesprochen hat, während des Gebetes. Er hat ihn beste Art und Weise gelehrt. Und so müssen wir auch sein, lieb und mild und gütig zu denjenigen, die wir aufrufen. Und wichtig ist auch unter Muslimen. Da kommen ein paar Brüder. Vor 3 Tagen war ich in Kreuzberg und ich sitze mit einem Bruder, essen gerade so, und dann kam ein Bruder vorbei, den wir in meinem Unterricht hier hatten. Aber seit langer Zeit kommt er nicht. Und er hat angefangen, Religion zu lernen. 1 Monat, 2 Monate war er bei uns und dann weg. Da habe ich gesagt, komm mal her. Was ist los? Ich sehe dich nicht mehr. Er sagt mir, soll ich dir ehrlich etwas sagen? Ich sage, bitte, das, was ich möchte, ohne schlechtes Gewissen dabei zu haben. Erzähl mal. Er sagt mir, ehrlich gesagt, ich bin zur Moschee reingekommen und da waren viele Jugendlichen um mich. Das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Ich habe auch ja mitgemacht. Am Anfang mache ich gerne, ja, habe ich mitgemacht. Okay, okay, okay, okay. Und ich habe keine Zeit zu verarbeiten. Ich wollte gerade verarbeiten. Da, da, da, da, da, pack. In jeder Zeit kommt das von hier. Wenn er zu Hause ist, er will verarbeiten, wieder ein Telefon. Da, da, da, da. Hallo, ich will mal eine ruhige Zeit für mich haben. Ich muss das verarbeiten, was ich hier gelernt habe. Und dann habe ich festgestellt, ich kann es nicht schaffen. Das ist nicht mein Weg. Mit seiner Denkweise hat er festgestellt, nein, ich kann nicht. Ich sage ihm, nein, falsch. Falsch. Wenn die Leute falsch machen in ihrer Art und Weise von Da'wah, du musst vernünftig sein, dass du auch unabhängig wirst von anderen. Es ist schwer zwar, aber ihr tragt alle diese Verantwortung hier. Deswegen sage ich allen Brüdern hier, beziehungsweise allen Schwestern, wenn du nicht in der Da'wah gut sprechen kannst, schweige. Tu uns bitte hier kein Unheil und kein Unrecht. Eine Frau kam zum ersten Mal oben, eine deutsche Frau. Die wusste gar nicht, dass Moschee und so, sie dachte, das ist eine Veranstaltung oder so. Sie kam leider ein bisschen, also unbedeckt und, sag ich mal, was heißt unbedeckt? Es gibt unbedeckt und anderes unbedeckt. Sie war doch mit Armen frei und also auffällig. Habe ich sie dort gesehen, ja, gehen Sie hoch und so. Ich konnte ihnen nichts sagen. Sie kam zur Moschee. Dann, 1/2 Stunde, kam sie raus, weinend. Weinend. Und der Mann, der mit ihr kam, er braucht auch eine Therapie selber, er kam hoch draußen, sie sagt ihm, mehr als 6 Schwestern, 6 Frauen, haben sie direkt angegriffen. Haben sie kein Scham? Haben sie ihr gesagt. Da kam die andere Schwester, sagt ihr, hallo, das ist Moschee. Und die andere sagt, hallo, wir sind hier, haben einen Gottesdienst und so, wie können Sie das so machen? 6 Schwestern haben sie angegriffen und sie kam weinend raus, sie kommt zum ersten Mal in der Moschee, als ich vor, bevor sie reinkommt, ich habe mit ihr gesprochen, sie zittert. Sie hat Angst erstmal vor uns. Sie zittert. Ich habe gesagt, beruhigen Sie sich. Kommen Sie erstmal rein. Oben sind liebe Schwestern und die empfangen Sie. Und dann hat sich daraus gestellt, dass die Schwestern nicht mitmachen. Ja, leider. Und deswegen, wenn du, Schwester, etwas nicht erträgst, dann, und du weißt, wenn du sprichst, du tust weh, dann schweige bitte. Besser, als du sprichst. Schweige. Und das sage ich auch den Brüdern. Lasst bitte neue Brüder und neue Schwestern in Ruhe. Sie müssen selber die Religion entdecken. Mit ihrer freien Art, Freiheit. Sie kommen rein, sie haben Gehirn. Aber sie sind nicht gekommen mit Ketten zu uns. Wir haben sie nicht hier geführt, sondern sie kamen rein freiwillig. Lasst sie bitte in Ruhe. Erst wenn sie selber es wünschen. Und trotzdem muss man vieles aufpassen. Deswegen lasst diese Leute in Ruhe. Sie kommen lernen. Und inshallah ta'ala, Allah ta'ala leitet sie recht, wie er euch auch recht geleitet hat. Nach der Sunnah, so wird er sie auch recht leiten. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. Sagt Allah, so wart ihr ja auch vorher. Und dann hat Allah seine Gnade euch gegeben. Ihr wart auch so. Und deswegen, barakallahu fikum, lasst die Leute in Ruhe. Und da kam ein Bruder. Er sagt mir, nee, ich komme nicht damit klar. Es ist zu viel für mich. Es war ein junger Mann, ja, den ich gesehen habe. Und deswegen, barakallahu fikum, wenn du nicht Da'wah gut machen kannst, schweige und zerstöre hier nicht. Und die Leute, die zu uns kommen, viele unter ihnen sind Anfänger in der Religion. Und wenn es Fortgeschrittene sind, Alhamdulillah, aber man muss mit anderen gut umgehen. Lasst sie und macht und bringt ihnen das bei mit bester Art und Weise. Da kommt einer gerade 2 Monate, 3 Monate, 8 Monate und dann beginnen sie. Du musst Bart tragen, du musst das machen, du musst das machen. Dein Gebet ist ungültig, weil du so und so betest. Warum? Wenn er nach Hanafi Madhab betet, kein Problem. Sein Gebet, Alhamdulillah, ist gültig. Bi'idhnillah, kein Problem. Wenn er nach Madhab Imam Malik betet, kein Problem. Alle diese Einzelheiten, so und so und so. Okay, Schönheitsdingen und du bekommst mehr Lohn, aber das kann niemals uns trennen oder dass wir zerstören können, nur durch diesen Sachen. Was willst du denn erreichen? Was willst du damit erreichen? Dann sagst du, ich will ja Sunna lebendig machen. Wir wollen alles Sunna lebendig machen. Aber die Art und Weise, da sind wir unterschiedlich. Ich will nicht von heute auf morgen, sondern ich will, dass das schrittweise gemacht wird. Bis er selber es weiß. Und er macht das sogar gerne und er wird das niemals verlassen. Nicht wie einer, der gerade angefangen hat, er bekam Klatsche von hier, paff, paff, paff, paff. Und dann sagt er, nee, kann ich nicht. Und dann sagt er, ich habe meine Hosen alle kürzer gemacht. Und jetzt habe ich keine andere Hose, vernünftige Hose. Wo ich alle sind kurz. Ja? Und einer sagt mir, ein Bruder, La ilaha illallah, er wäre fast vor der Kündigung weg, also vor der Kündigung, weil er seine Chefin nicht die Hand gegeben hat. War ein Problem. Und einer kam zu ein paar Brüdern, er sagt, ja, meine Arbeit so und so, das war in Stuttgart gestern. Ich war dort, sie erzählen mir, ein Mann kam zu ihnen, er ist Alhamdulillah Muslim und so, und gerade, und er sagt, meine Arbeit so und so und so, es war etwas Haram in der Arbeit. Sie sagen ihm, du musst diese Arbeit ab sofort verlassen. Der Mann hat das sofort verlassen. Er hat Kinder, er hat Frauen, hat alles auf einmal, ohne zu planen, ohne nichts. Und dann sagt er, oh Gott, ich kam zur Zerstörung rein. Nicht so, nicht so. Alhamdulillah, der Islam kommt mit schrittweise. Die Sahaba haben Alkohol jahrelang im Islam sogar getrunken. Nach Isha-Gebet gehen sie mal ihre Abende in Alkohol trinken. Ja, nach Isha-Gebet, Sahaba. Haben sie gerne gemacht, Alkohol, Wein. Ja, und sie haben vielen Dingen noch gemacht, die zu Jahiliyyah gehören. Aber trotzdem, schrittweise. Oder sie, unsere Leute in Deutschland, sie sind besser und kräftiger und stärker als Sahaba. Deswegen kann man sie gleich ihnen alles geben, oder? Nein, Sahaba sind viel besser und viel stärker. Deswegen müssen wir mit diesen Jugendlichen noch milder und noch leichter umgehen. Barakallahu fikum. Diese Weise von Da'wah, ihr müsst das in euren Wurzeln nehmen. Nicht einfach hören und okay, gute Information weg. Nein, deine Handlung in Da'wah, wie du handelst, so musst du umgehen. So musst du umgehen, barakallahu fik. Aqulu qawli hada, astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruh, subhanak allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.